1. Am Zenten Tag des Zenten Monats im Neunten Jahr der Gefangenschaft empfing ich erneut eine Botschaft von Yahweh. 2. Gott befahl mir, das Hütige Datum Genor festzuhalten, da der König von Babylon an eben diesem Tag mit dem Angriff auf Jerusalem begonnen hat. 3. ICH sollte dem Widerspenstigen Volk ein Gleichnis verkünden und beschreiben, wie ein Kochtopf auf das für gestellten mit Wasser gefüllt wird. 4. In diesen Topf sollten die Bessen Fleischstück, wie Lende und Schulter, zusammen mit ausgesuckten Nocken gelegt werden. 5. Man sollte das Fleisch von den Bessen Tieren der Herd nehmen, Holz der Runter schickten und als so lange koschen lassen, bis auch die Nocken gar sind. 6. Der Herr, Yahweh, erklärt Jedoch, dass dieser Topf die Stadt der Blutschel darstellt, deren Rost so tief sitzt, dass nicht mehr entfernt werden kann. 7. Das Vergesehen Blut befindet sich noch immer in der Stadt, das auf den nackten Felsen fließen ließ, anstatt ist vorschriftsmäßig mit Erde zu bedecken. 8. Im seinen Zorn zu sagen und rasch zu üben, hat Gott dieses Blutefen auf dem Felsen liegen lassen, damit es für all sichtbar bleibt. 9. Die Schaub kündigte der Herren, das selts den Holstoss für das Feuer unter dieser Stad der Blutschel vergrößern wird. 10. Es soll viel Holz herbeigebracht und das Feuer so stark in fact werden, dass das Fleisch vollständig verkocht und die Nocken verbrennen. 11. Danach soll der Leertopf auf den glühenden Kohlen stehen bleiben, bis das Metall so heiß wird, dass all Unreinheiten und der Rost wegschmelzen. 12. Trotz aller Bemühungen blieb der Versuch der Reinigung erfolglos, da der dicke Rost der Stadt selbst durch das Feuer nicht verschwand. 13. Aufgrund dieser hartnäckigen Unreinheit und Unmoral wird die Stadt erst dann wieder rein werden, wenn Gott seinen Zorn vollständig und vollstreckt hat. 14. Yahweh hat dieses Urteil gesprochen und wird es one zogen oder mitliet ausführen, wobei die Strafgen oder den Taten des Volks entsprechen wird. 15. Daraufhin richte Yahweh erneut das Wort an mich und gab mir ein persönliche Anweisung. 16. Erkundigteren, das mir mein geliebt Frau durch einen plötzlichen Tod nehmen wird, verbet mir jedoch ausdrücklich jede Form der öffentlichen Klage oder Trauer. 17. ICH sollte nur im stillen Sufsen, meinen Turban und mein Sandalen Trajan und auf die Ublichen Trauergesten soe das Trauerbrot versichten. 18. Nachdem ICH am Morgen noch zum Volk gesprochen hat, starb mein Frau am Abend, und am nächsten Tag handelte ICH genor nach Gottes Anweisung. 19. Die Menschen fragten mich daraufhin verwundet, welch Bedeutung mein ungewöhnliches Verhalten für SIE und ihre eigene Situation habe. 20. ICH antwortet ihnen, dass ICH ein Botschaft von Yahweh erhalten hat, die an das gesamte Haus Israel gerichtet war. 21. Gott erklärt, dass sein Heiligtum, auf das sie so stolz waren, entweihen werden, dass ihr in Jerusalem zurückgelassen in keiner durch das Schwert sterben werden. 22. In dieser Situation sollten sie sich genauso verhalten wie ich, sie dürften weder ein Gesicht verhallen noch das traditionelle Trauerbrot essen. 23. Sie werden ihr Kopfbedeckungen und Schuhe anbehalten und nicht weinen, sondern aufgrund ihrer Sünden innerlich verhen und nur noch leise stöhnen. 24. Hies kiel dient dem Volk somit als ein Zeichen, wenn diese Reinis eintreffen, werden sie erkennen, dass der Herr, Yahweh, ist. 25. Gott fragte mich, ob nicht ein dem Tag und dem ihnen ihren Schutz und ihr Freude nimmt, auch ihr keine verloren gehen werden. 26. An jenem Tag wird ein Flüchtling aus Jerusalem zu mir kommen, und mir persönlich von der Zerstörung der Stadt zu berichten. 27. In diesem Moment wird mein Stummheit enden, so dass ich wieder mit den Menschen sprechen kann und ihnen als Bleiben Sachen für Gottes Handeln dienen.